Am Ende steht, und damit wird kein Geheimnis verraten, es ist so, wie es ist, immer war und immer sein wird. Am Ende steht der Tod, der Verlust. Das Leben ist nun mal, sagt Pernille Fischer-Christensen, ein großes Verlieren. But life is one big loss. Und wir wollen nicht verlieren, nicht loslassen. Ditte, die Galeristin, will den ihr angebotenen, hochdotierten Job in New York nicht loslassen, der gerade in dem passenden Moment kommt, als nämlich alles wieder gut zu sein scheint mit dem Vater. Backe, backe Kuchen. Ditte ist Tochter von Rickard, stolzer Leiter einer traditionsreichen Bäckerei. Backe, backe Kuchen. Die es gar zum Hoflieferanten des dänischen Königshauses gebracht hat. Und Rickard hat gerade seinen Lungenkrebs überwunden. Das waren die sauren Zeiten, meint er. Jetzt kommen die süßen. Ditte hat eine ältere Schwester, außerdem aus einer neuen Ehe ihres Vaters mit Sanne noch zwei kleine Geschwister. Trinken wir auf die Familie Reinwald. Prost. Eine Familie. Galeristin Ditte will sich also auf den Weg nach New York machen. Einkäuferin für europäische Kunst soll sie werden. Ihr Freund Peter hat sein Atelier in einem hippen New Yorker Stadtteil schon gefunden. Die Abtreibung ihres Kindes ist wohl überstanden, die Koffer gepackt. Dann kommt die Nachricht. Rickard, der Patriarch der Familie, hat neue Tumore im Kopf. Ich verstehe das nicht. Sie sagten, der Tumor hätte sich vermehrt und inzwischen wären es drei, aber... Sie müssen sie entfernen. Wir können lediglich ihre Schmerzen lindern. Mehr können wir nicht tun. Der Krebs? Inoperabel. Und was jetzt, Familie? Eine Familie erzählt von dem widersprüchlichen Weg, wie jeder der Reinwalds auf seine Weise mit dem nahenden Tod klarzukommen sucht. Ditte will den neuen Job zwar nicht mehr annehmen, was ist mit New York? Aber dem Wunsch des Vaters, das Bäckereiunternehmen zu führen, das will Ditte auch nicht. Ich kann das nicht. Du bist die Chefin, du schaffst das schon, glaub mir. Wischt der Vater, der stirbt, die Einwände beiseite und später schlägt er zurück. Wer hat deine schicken Reisen nach Italien finanziert? Das war die Bäckerei. Sanne, die Ehefrau Rickards, kann ihrerseits das Hinsiechen nicht ertragen und wehrt sich mit Händen und Füßen ihren Mann, der sie allerdings auch immer wieder als Bäckermädchen beschimpfte, zu Hause in den Tod zu begleiten. Nichts ist in dieser Familie eindeutig angesichts des Todes. Diese Gnade aber wird Rickard doch schließlich gewährt. Er darf zu Hause sterben. Und auf dieses Sterben läuft Pernille Fischer-Christensens Film »Eine Familie« in seiner zentralen Szene hinaus. Direkt, realistisch, zutiefst menschlich. Solch ein Sterben haben wir im Kino selten gesehen. Wie spät ist es? Es müsste 9 sein. Jetzt fangen die Bäcker an zu arbeiten. Rickard Reinwald, verfallen in seinem Krankenbett, röchelnd, umgeben von seinen 3 Töchtern, seinem Sohn und seiner Frau, wartend auf den letzten Atemzug. Alle sitzen, sind verzweifelt, harren aus, wie starr, entsetzt. Warten, die Szene dauert, sie wird uns lang, sehr lang. Der röchelnde Atem, Stille. Ist es das gewesen? Dann wieder ein Atemzug. Natürlich denken wir Zuschauer, wann ist es endlich soweit? Wir dürfen das denken, ja, wir sind ja nur die Kinozuschauer, aber dürfen die Angehörigen, die ihn ja lieben, das auch denken? Trotz ihres Schmerzes und ihrer Trauer, dieses Bitte, wann endlich? Dann die Erlösung. Der alte Mann stirbt, friedlich. Er wird gewaschen und angekleidet, seine Hände werden gefaltet, eine kleine Blume dazwischen gelegt. Eine intensive, eine, ja, vielleicht andächtige Szene. Aber mittels ihrer quälenden Zeitökonomie hat uns Pernille Fischer-Christensen tief in unsere Ambivalenz und in die Abwehr des Todes hineingeführt. So wird aus einem Film großes Kino. Wenn die Sterbeszene vorbei ist, dann erinnert man sich, dass es ein paar Momente in Eine Familie gab, kleine Szenen, das Backen des Brotes, das Lutschen einer stibitzten Kirsche, der Tanz mit dem Vater, dass es so etwas gab, das die Schönheit und pralle Lebensfreude ganz dicht zeigte und auf die Vergänglichkeit aufmerksam machte. Nichts, sagt Pernille Fischer-Christensen, währt ewig und lacht ein so schönes Lachen. All this beauty is not forever.